Genau, wir befinden uns jetzt hier in einem Kriegerdenkmal, das hier so als neoklassizistisches Rondell aufgebaut ist und hat insofern mit unserer Geschichte zu tun, als dass ja der Erste Weltkrieg auf jeden Fall ganz maßgeblich auch das Geschehen in den Anfangsjahren der Weimarer Republik bestimmt. Bernd hatte das auch schon so ein bisschen angedeutet. Der Erste Weltkrieg führt zum Zusammenbruch des Kaiserreichs und löst quasi mit die Novemberrevolution aus, die den Weltkrieg beendet und natürlich dann auch eben der Ausgangspunkt ist für alle anderen revolutionären Ansatzpunkte in der Anfangszeit der Weimarer Republik. Spielt insofern auch eine Rolle, dass der Erste Weltkrieg natürlich eine ganze Generation geprägt hat und aus dem Leben gerissen hat und sozusagen das Verhältnis zur Gesellschaft geprägt hat. Also wir haben sozusagen Leute, die groß geworden sind in Verhältnissen, die ganz sehr von Gewalt bestimmt sind und wo sozusagen es eine große Todesnähe gibt und sozusagen auch selber die Entscheidung, Gewalt als Mittel einzusetzen, näher liegt, als wenn es sozusagen diesen Kriegshintergrund nicht gegeben hätte. Und wir haben natürlich, das hatte Bernd eben erwähnt, sozusagen in der großen Bevölkerung halt Leute, die mit Waffen umgehen können, die Kriegserfahrung haben und die sozusagen Waffen zu Hause haben und auch wissen, wie man die einsetzt. Solche Kriegerdenkmäler wie hier stehen natürlich auch dafür, dass das Militär und der Militarismus auch in der Weimarer Republik noch eine bestimmende Macht sind. Und wenn sozusagen eine Gesellschaft den Krieg heroisiert, also dann sagt das auch was aus über ein Kräfteverhältnis in so einer Gesellschaft. Und sozusagen diese Kriegsverherrlichung oder auch der Gedanke, dass da vielleicht noch eine Rechnung offen ist oder dass da Helden gestorben sind, ist eine Voraussetzung auch dafür sozusagen für den späteren Nationalsozialismus als Bewegung, wo ganz viele eben sozusagen der Protagonisten Leute sind, die diese Fronterfahrung und Kriegserfahrung, die sie gemacht haben, die verherrlichen. Vielleicht soweit erstmal. Okay, ja, ich wollte ja nur was zu den Anlagen sagen, damit sie ihre Gänzheit, das gehört nämlich eigentlich auch dazu, das ist sozusagen nach altgermanischer Sitte ein Berg, oben ist da so eine Säule drauf mit den Namen und ringsherum auch nochmal und das hier ist später dann nochmal dazu gebaut worden. Das sind so richtig zwei große Dinger, die hier hingesetzt worden sind. Das gehört also schon zu Leuna und zu den Leunawerken. Die sind ja alle im Ersten Weltkrieg in der Form überhaupt erst entstanden. Vorher war ja eigentlich nur so landwirtschaftlicher Betrieb. Der Hintergrund war einfach der, dass ab 1915 in Deutschland klar wurde, dass man nicht so gut auf den Krieg vorbereitet war, wie man sich das gedacht hatte. Und es wurde dann ein Notstandsprogramm aufgerufen. Und dann gab es sowas wie eine stille Militärdiktatur, also die oberste Heeresleitung unter den Generalen Hindenburg und Ludendorff haben nicht nur an den Fronten die Sachen geregelt, sondern haben auch das Vaterländische Nothilfsgesetz in Kraft gesetzt. Das wurde in Kraft gesetzt, ist sie. Und das bedeutete, dass sie die gesamte Gesellschaft auf den Krieg ausgerichtet haben. Also alles auf Produktion und den Krieg. Und das hat praktisch überhaupt bewirkt, dass Deutschland den Krieg dann noch ein paar Jahre durchhalten konnte. In diesem Zusammenhang hat Ludendorff auch den Begriff des totalen Krieges geprägt. Der ist also nicht von Goebbels, sondern General Ludendorff hat das im Ersten Weltkrieg schon dazu gesagt. Totaler Krieg. Ich will jetzt Details wiederum nicht ausbreiten. Das Leunawerk jedenfalls hatte den Sinn, dass man Ammoniak produzieren musste. Deutschland hatte nämlich viel zu wenig Sprengstoff für Munition und so weiter, ist das ja alles notwendig. Also für Ammoniak ist eine Zutat mit Salpeter für Sprengstoff. Und den konnte man dann künstlich herstellen. Man brauchte eine ideale Lage und man hat damals auch schon mit Fliegern kalkuliert. Man sagt, die französischen Flieger, von denen man erwartet hätte, dass die Bombenangriffe fliegen können, kommen nicht bis hierher in dieses mitteldeutsche Gebiet. Deswegen hat man hier also Leuna dann ausgesucht als Standort für dieses große Ammoniakwerk. Das ist dann aus dem Boden gestampft worden 1916 und ist eigentlich nie richtig fertiggestellt worden, wurde immer weiter dran gearbeitet und war dann eine der größten Ammoniakproduktionen überhaupt. Das ist nach dem Weltkrieg nicht eingestellt worden, die Produktion, weil man das Ammoniak eben auch für Düngemittel gebrauchen kann. Also das wurde dann als Düngemittel weiter verwertet. Zu diesem Kriegshilfsgesetz gehörte, dass man natürlich auch Arbeitskräfte dann hierher schaffen musste. Hier in Dasbich und umgegen wurde ein großes Arbeiterbarackenlager errichtet. Das wurde also alles schnell sozusagen und hingestellt. Und es wurden immer mehr Arbeitskräfte zwangsverpflichtet. Es war also keine freie Arbeitswahl. Es wurde gesagt, dann musst du da arbeiten. Und Es ging auch bis zu 12-Stunden-Schichten und so weiter. Die wurden also zwangsverpflichtet und waren in diesen Barackenlagern. Wie viele Menschen haben gearbeitet in Leuna-Werken? Gibt es unterschiedliche Beurteilungen? Es kommt darauf an, es sind ja noch ein paar Außenwerke, die dazu zählen. Aber man kann sagen, etwas mehr als 20.000 Personen haben dann in diesem riesigen Werk gearbeitet. Das war ein großer Komplex, über 2 Kilometer lang. Das sehen wir ja nachher noch. Und es war klar, also nach dem Ersten Weltkrieg, wie gesagt, ging diese Produktion dann weiter, weil es dann als Düngemittel eingesetzt, also als Zutat zu Düngemittel eingesetzt worden ist. Stand da für Düngemittel. Dann kamen nochmal neue Bevölkerungsteile hinzu, weil es da Leute, die also da aus Elsaß-Lothringen und anderen Gebieten, die also dann nicht mehr zu Deutschland gehörten, da ausgewiesen waren, sich hier ansiedelten, sodass also die Bevölkerung, die dann hier zum großen Teil lebte, keine Bevölkerung war, die hier verankert war, mit, also aus Tradition und so weiter. Und das waren alles junge Leute, die also hier erst sozusagen wenige Jahre aktiv waren. Das sollte man vielleicht dazu wissen. Zu den Leuna-Werken speziell war es so, dass die KAPD gesagt hat, Leuna-Werke Mitteldeutschland sind wichtig, da wollen wir irgendwie eine Rolle spielen. Und sie haben Franz-Peter Utzelmann, Kampfname Kempin, gezielt hierher geschickt oder ist bewusst hierher gegangen und wollte im Werk eine KAPD-Zelle aufbauen. Und es gab dann auch einen Streik. Es ging da um die 5-Tage-Woche. Und in diesem Streik, das war eine Maximalforderung, die die KAPD gestellt hat. Sie wollten das also sofort durchsetzen. Und die KPD, die auch im Betriebsrat ein paar Leute hatte, war da ein bisschen vorsichtiger. Aber zur Überraschung aller Leute hat sich die KAPD durchgesetzt und hat diesen Streik geführt und die Geschäftsleitung hat sich darauf eingelassen. Das war ein großer Sieg und das war konkret für die Arbeiter und Arbeiterinnen natürlich eine Sache konkret, die ihre Situation verbessert hat. Und deswegen hatte die KAPD im Leuna-Werk über den Utzelmann, war das eine große Nummer, also war angesehen eigentlich als die KAPD, weil sie diesen Streik geführt hat. Ansonsten vielleicht noch kurz zur Situation Leuna-Werk, ihr sagt diese vielen Arbeiter, das Barackenlager. Und es war durchaus so, dass die Arbeiterschaft da eine Macht hatte und die KAPD auch eine Macht hatte. Es gab ja diese Abkürzung Leuna in linken Kreisen, Lohn empfangen und nicht arbeiten hieß das. Und man hat also versucht, weil es ja so viele Leute waren, dann natürlich auch ein bisschen was in eigener Regie zu machen. Es war eine Notzeit, es wurden auch so ein paar Sachen immer rausgeklaut und so, das ist klar. Es gab da auch Stress. Und wenn man jetzt, es gibt ja diese Akten von den Leuna-Werken noch, die hatten eigenen Werkschutz natürlich, der an den Werksausgängen auch die Leute kontrolliert hat. Und ihr kennt ja sicherlich den Spruch, jeder hat eine Adresse und so weiter. Und diese Werksschutzleute waren natürlich auch den linken Aktivisten bekannt. Und einige von denen wurden auch einige Male, wie soll ich sagen, besucht und auseinandergenommen, sodass sie sich teilweise gar nicht mehr trauten, die zu kommen. Also war schon von beiden Seiten guter Beef da in dieser Zeit, Klassenkampf sozusagen mit der Faust ausgeführt. Aber das, wie gesagt, war dieses Werk, es hatte mit diesem speziellen, dieses gigantische Werk, mit diesen unglaublich vielen Arbeiter, ist natürlich eine Welt für sich. Zurück nochmal kurz zu dem Aufstand, der dann also losbrechen sollte. Es war kurz vor Ostern. Die Polizei hatte den Auftrag, nach Mitteldeutschland hineinzumarschieren, im Bereich Halle-Merseburg Durchsuchungen vorzunehmen, Waffen, die auch noch aus der Zeit des Kapp-Putsches im Umlauf waren, zu beschlagnahmen und Diebesgut einzusammeln. Das war so im Großen und Ganzen. Man hatte den Auftrag, zurückhaltend zu sein. Man hat die Polizisten auch danach ausgesucht, hat von vornherein gesagt, keine Reichswehr, sondern Polizei. Karl Severin, das war der preußische Innenminister von der SPD, hatte da Wert drauf gelegt, das System Severin spricht man auch davon, also mit Polizei das zu machen. Ausgesuchte Hundertschaften, eher ältere Beamte, die sich auch strikten Befehl hatten, zurückzuhalten. Man ist einmarschiert, hat die Schulen vorher, war ja Osterferien dann über Ostern für die Polizisten da reserviert gehabt und die haben sie auch wirklich erst zurückgehalten. Die KPD hat sofort zum Streik aufgerufen und hat dann die Zeiten des Kaputsches sozusagen wieder beschworen, die Reaktion marschiert und so weiter. Aber es zeigte sich, es ist eine begrenzte Aktion auf dieses Gebiet. Und die Polizei hielt sich eben zurück. Sie ging nicht in die Betriebe und es gab auch erst keine Durchsuchungen, sondern die waren erstmal nur da. sodass es jetzt keine direkten Konfrontationen gegeben hat. Man hat dann aber zum Generalstreik aufgerufen. Das war von daher auch günstig, weil ja Ostern war, da wurde eh nicht gearbeitet. Das suggeriert ja gleich, dass es eine große Streikbewegung im Gange war. Aber es war relativ schwierig, weil sich SPD, USPD, Allgemeiner Gewerkschaftsbund gegen diese Bewegung gerichtet haben. Sie haben in Halle eine Kommission gegründet und haben Flugblätter gedruckt und so weiter und haben aufgerufen, auf keinen Fall einen Streik. Es wäre eine Polizeiaktion, die sich gegen Linksradikale richtet und man sollte auf keinen Fall an irgendetwas teilnehmen. Es gibt also eine ganz klare Gegenstimme und so ist auch in Halle, hat es ein paar Streiksachen gegeben, aber das blieb also im Wesentlichen ruhig, auch in Leipzig, in den ganzen Städten rundherum. Ging es nicht los mit dem Streik und bewaffneter Aufstand, da war auch nicht dran zu denken. Es waren ein paar Gruben, da machen sie mit ein paar Betriebe, da ging es los. Im Leunawerk wurde diskutiert, also ein bisschen Streik begann, aber es war eben nicht die große Streikbewegung und vom bewaffneten Aufstand war auch nichts zu sehen. Und wie macht man jetzt einen bewaffneten Aufstand? Da braucht man einen, der das voranführt. Und da kann man sagen, beim mitteldeutschen Aufstand hat dieser Aufstand einen Namen, Max Hölz. Max Hölz hatte schon im Vogtland zur Zeit des Kapp-Putsches sich einen gewissen Namenruf erarbeitet, war seitdem illegal unterwegs, lebte in Berlin, hat ein paar Bombenanschläge durchgeführt, es gab ein paar Banküberfälle und so weiter. Von sowas lebte man eben als KAPD-Aktivist. Und der ist dann mit einer Gruppe von 5 Genossen, also praktisch eine Art kleiner Generalstab, in die Gegend gefahren nach Eisleben, ist da... kannte da noch irgendwie ein Waffenlager aus der Zeit des Kapp-Putsches, das war irgendwie bekannt und hat dann im Grunde genommen mit seinen Leuten dafür gesorgt, dass dieser Aufstand in die Gänge kam. Es ist eine Polizeiabteilung in so einem Hinterhalt aufgelauert, dann haben sie auf die geschossen, dann gab es ein paar Tote und hat sich das sozusagen entwickelt. Gleichzeitig gab es aber auch noch andere Leute, die eine Rolle spielten, wie gesagt, der Utzelmann, der auch von der KAPD war, der hier dann im Leunawerk der Kampfkommandant war. Ich hatte gesagt, das sind alles junge Leute. Max Hölz war damals 31 Jahre, Utzelmann war 24 Jahre. Der war im Ersten Weltkrieg bei der Marine gewesen, war in Berlin bei der Novemberrevolution bei der Volksmarinedivision, war dann bei der KAPD und hier war er dann der Kampfkommandant von Leuna. Ich sage das ein bisschen lächelnd, weil er wurde ja dann beschrieben in den Medien, der rote Ludendorff und hier wären 12.000 bewaffnete Arbeiter und was alles erzählt wurde. Tatsächlich ist es so, die haben abgestimmt, haben gesagt, wir machen den Streik mit und die meisten Leute sind abgehauen einfach. Also sie haben gesagt, Streik, dann arbeiten wir nicht, wir hauen ab. 2.000 Arbeiter sind ungefähr verblieben im Werk und man sagt, dass vielleicht 1.200, also es gibt eine Liste von 800 Leuten, die dann aufgestellt worden sind, die sich aufgestellt haben in solchen Kampfeinheiten. Also das waren ein paar hundert. Und das Problem war, dass sie keine Waffen hatten. Es gab da ein paar Werkschutzgeschichten und so, aber richtig konnten, also haben dann, Utzelmann hat so richtig Paraden dann abgenommen. Da waren auch Korrespondenten, ausländische Korrespondenten aus New York. Einer, der beschreibt dann, dass einige Leute da ihre Waffen mit einem Bindfaden über die Schulter sahen und so. Also das war... war mehr Propaganda, als es als tatsächlich dahinter war, aber er war eben der Kommandant und hat hier eben gewerkelt. Das Problem ist, dass all diese Leute, wie es für heutige Menschen noch viel typischer ist, egoman waren. Also keiner hat Befehle von irgendwem anders übernommen. Also Max Hölz war maßgeblich Max Hölz, der hat sich von niemandem reinreden lassen. Utzelmann war maßgeblich Utzelmann, der hat sich auch von niemandem reinreden lassen. Also wenn die kooperiert hätten, irgendwie in irgendeiner Art und Weise, hätte man vielleicht noch ein bisschen was erreichen können, aber so hat jeder im Grunde genommen auf seine Karte gespielt. Hölz hat gesagt, das Leunawerk ist sowieso eine Mausefalle, wer einmal drin ist, kommt nicht mehr raus, womit er eigentlich auch recht hatte. Utzelmann hat wiederum gesagt, den Hölz will er da nicht unterstützen, hat dann nur so ein paar kleinere Angebote gemacht, aber ernsthaft war das nicht. Also die haben nicht aufeinander, die haben nicht miteinander gearbeitet. Und Karl Plättner ist dann noch durch die Gegend gezogen, hat versucht, den Aufstand zu befördern und so weiter. Es gibt da so ein paar Leute, die da sich eingesetzt haben, aber jeder im Grunde genommen für sich und es ging dann irgendwie ein bisschen chaotisch sozusagen an verschiedenen Stellen los. Leunawerk ist jedenfalls bedeutend gewesen. Vielleicht sage ich das jetzt auch noch, um nicht jetzt total auszuschweifen, Leunawerk ist ja dann auch noch berüchtigt geworden, vor allen Dingen, oder berühmt geworden zu DDR-Zeiten, der Panzerzug von Leuna. In den Leunawerken gab es Betriebsbahnen, weil das ja so ein Riesengelände waren. Also Betriebsbahnen sind kleine Lokomotiven. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass muss eine, ein paar Leute müssen das im Krieg mitbekommen haben, dass sie eine von diesen Werkslokomotiven haben sie dann so mit Panzerplatten ausgestattet, wie so ein Panzerzug ist. Dass der tatsächlich gefahren ist, dafür gibt es keinen Beweis, aber man hat diesen Panzerzug später, als das Werk erobert worden ist, hat man den dann gefunden. Zu DDR-Zeiten gab es dann Literatur, da ist er dann gefahren, gab es keinen Zweifel und vielleicht kennen das einige von euch. In Halle hat man dann ja auch so eine Replik aufgestellt in Halle-Neustadt von dem Panzerzug, der hier gefahren sein soll. Der ist dann abgebaut worden nach der Wende. Die Lokomotive ist im Magdeburg, glaube ich, im Lokomotivenmuseum zu sehen und ansonsten ist das abgebaut. Das nur also so eine Nebenbeigeschichte, weil wir ja uns vor allen Dingen um Leuna noch einige Informationen ist, das ist unsicher, ob das Ding überhaupt gefahren ist, sonst hätte auch keine großartige Bewandtnis. Vielleicht nur so zwischengeschoben, weil Bernd jetzt Eisleben erwähnt hat. Ist vielleicht ganz gut, sich das nochmal klar zu machen. Also wir sind jetzt hier sozusagen in Leuna, also das ist hier eine von den kleineren Ortschaften, die zu Leuna dazugehören. Und sozusagen Leuna war als Chemiewerk Zentrum mit des Aufstandes. Aber diese Aufstandsbewegung erstreckte sich ja dann vor allen Dingen über das Mansfelder Land mit so Städten eben wie Eisleben. Und da ist ja sozusagen die Hauptproduktion war da halt sozusagen der Bergbau, also härteste Untertagearbeit. Und die Leute, die da im Bergbau gearbeitet haben, waren oftmals so lebensweltlich eigentlich noch von ihrer bäuerlichen Herkunft geprägt. Und da gab es sozusagen ähnliche Auseinandersetzungen wie in Leuna auch, also sozusagen in diesen Untertagebauern. Wer kontrolliert mich, wenn ich in den Schacht reingehe oder kontrolliert mich, wenn ich wieder rausgehe? Was hat der Werkschutz überhaupt zu sagen? Wie können wir uns zusammen auch wehren, wenn wir zum Beispiel irgendwas mitnehmen wollen aus dem Betrieb und so weiter? Das sind Auseinandersetzungen, die da die ganze Zeit auch stattgefunden haben. Und das ist sozusagen ein Potenzial, auch unabhängig davon, was jetzt so sozusagen solche Köpfe wie Max Hölz oder so machen wollten oder was Parteilinie gewesen ist. Dieser Polizeieinsatz hat bedeutet, dass diese Auseinandersetzung sich halt verschärft. Also wenn sowieso die Auseinandersetzung ist, werde ich von einem Werkschutz bewacht und was hat der für Befugnisse mir gegenüber? Und dann kommt sozusagen eine Polizei und besetzt ganze Ortschaften, dann heißt das auch sozusagen, ich arbeite unter polizeilicher Bewachung quasi. Und das hat für eine enorme Empörung in vielen Teilen der Arbeiterschaft halt irgendwie gesorgt und war sozusagen auch mit Teil der Triebkraft dieses Aufstandes im Grunde. Ja, ganz kurz noch zu der Frauenfrage. Ich hatte sie ja vorhin mal angesprochen. Das ist ja sehr eindringlich von Max Hölz persönlich beschrieben worden. Er kommt da nach Eisleben und dann sind die in so einem großen Gebäude, Schützenhaus oder ich weiß jetzt nicht genau, was das Gebäude, wo die meisten Leute reinpassen, ein paar hundert Leute sind versammelt. Er kommt da an mit seinen fünf Genossen und die sind schon am Auflösen da der Veranstaltung. Er rast wieder rein, er hat was Wichtiges zu sagen, alle laufen in den Raum, er stellt sich dahin, fängt an zu reden und das Erste, was er sagt, alle Frauen raus. Und dann gibt es ein riesiges Tohuwabohu in dem Raum, ne, warum hier alle Frauen raus und so, aber die Frauen gehen dann raus, weil Militär ist Männersache und so weiter und wir wollen jetzt hier militärische Sachen besprechen, da haben Frauen nichts zu suchen. Und diese Mentalität, die ist damals weit verbreitet. Deswegen gibt es im mitteldeutschen Aufstand unter den Kämpfern, das sind alles junge Männer meistens, weil man damals eben auch diesen Krieg und diese ganzen Sachen diese Mentalität hat. Das wollte ich nochmal betonen. Also wenn man etwas schreibt über die über mitteldeutschen Aufstand, muss man das nicht unbedingt gendern, weil das ist tatsächlich so, dass im Kapputsch haben wir es jetzt gesehen, gibt es durchaus auch, habe ich immer dann hier und da mal eine Frau, aber beim mitteldeutschen Aufstand, militärische Organisationen und so weiter, die sind so drauf. Ja, zur Niederschlagung, hier können wir ja dann nochmal an den einzelnen Stellen was sagen. Es ist so, dass kurz vor dem entscheidenden Angriff die meisten Leute aus dem Leunawerk heraus fliehen, Utzelmann selber auch. Und es wird dann eigentlich nur von so ein paar Versprengten und einigen, die es nicht mitbekommen haben und so weiter, wird dann die Verteidigung übernommen. Also kann man eigentlich gar nicht von der Verteidigung reden. Die werden dann zusammengeschossen, kann man sagen. Und im Umfeld vom Leunawerk sind dann überall so einzelne Gräber noch erhalten, die wo eben da so Gefallene liegen. Und diese Gräber sind zum Unterschied zu dem, wo wir eben waren, eben nicht von der Stadtverwaltung dahingestellt worden, weil es ja Kommunisten waren, Linksradikale, die wollte man eigentlich gar nicht so erhalten. Die gab es dann hat sich die KPD, die im Landtag war und so weiter, dafür eingesetzt. Und dann sind diese Grabsteine, die sind alle immer, das ist immer identisch, der Grabstein. Für alle diese Gräber ist dann in den 20er Jahren von der KPD hingestellt worden. Das waren lange Auseinandersetzungen mit den Verwaltungen und so. Das können wir aber nachher vielleicht nochmal gucken. Wir können mal zu einem gehen jetzt. Ja. Genau, was man hier vielleicht so ganz gut sieht, also sozusagen, also Leuna ist ja sozusagen 1916 angefangen worden zu bauen und sozusagen in den Jahren danach sozusagen wurde recht schnell, wurden hier so Arbeitersiedlungen halt irgendwie auch gebaut und das aber sozusagen rundherum um diese kleinen Ortschaften, die es halt vorher schon gab, weshalb man dann hier zum Beispiel so einen kleinen Kirchfriedhof findet und da ist einer von den Grabsteinen.